Das ist Rap für meine Gegend, für das Viertel, für die Hood. Sagt jemand was dagegen, ey, dann viertel ich den Schuff. Hier zeigt man seinen Schmuck, hier zeigt man, was man hat. Sieht sich ein Ärschen satt, an Ärschen erster Wahl. Das erste Mal bekifft, im Gebüsch Eimer gedrückt. Ich war entzückt von dem Shit und zwar bis heute. So wie die meisten Leute von damals, so hat mich die Stadt erzogen. Mit beiden Beinen auf dem Boden, den Händen fest am Boden werden Grenzen verschoben. Hier fliegen die Fetzen und Leute auf Drogen. Hier kann man herrlich relaxen, wenn man weiß wo. Und wenn jemand dir sagt, Dresden ist scheiße, dann war er noch nicht da oder hat gelogen. S-A-C-H-S-E-N-R-A-P auf Dresden. Vom S zum Z, Z, Zeit mit zu. Ich schreibe Raps, der Rest bleibt Fuß. S-A-C-H-S-E-N-R-A-P auf Dresden. Vom R zum N, Rhyme-Man ist da. Ich schreibe Reime bis ins G. Geht auch nichts anderes ab, als in jeder anderen Stadt. Nur ab und zu klettert dein Sittich aufs Knastdach und hält bis 3 Uhr nachts die Polizei in Schach. Unter freiem Himmel zählt die Macht, die du hast, hast du in den Taschen Hasch. Siehst du dich öfters in Gassen abkacken und für'n Zwacken abknacken. Es gibt Zacken, die backen nach einem Dynamo-Spiel oder bei der BAN. Viele labern viel, doch du siehst sie, wenn die Flaschen fliegen rennen. Die Dealer bleiben fürs Nachmittags liegen und bennen, doch verdienen am Ende des Monats mehr, als ein Banker als Lohn hat. Man wird nicht einfach so satt, ohne dass man kämpfen muss. S-A-C-H-S-E-N-R-A-P auf Dresden. Vom S zum Z, Z, Zeit mit zu. Ich schreibe Raps, der Rest bleibt Fuß. S-A-C-H-S-E-N R.A.P. aus Dresden, vom R zum N, Rhyme-Man ist da. Ich schreibe Reime bis ins K. Von Prolis bis Gorbitz, klein Schachwitz bis Wachwitz. Seidnitz ist mein Kiez, von der Neustadt nach Laube, Gast über Micken und Pieschen. Von Leuben über Leutewitz und zurück nach Reik. Wir haben noch paar Blocks, doch ich denke, man begreift, dass man hier nie allein ist. Es sei denn, man will es sein, denn manchmal ist es einem scheißegal, was draußen geht. Außenstehenden erscheint die Hauptstadt Sachsens vielleicht ausgebrannt, doch draußen auf der Straße tobt ein geheimer Krieg. Der Krieg der Jugend gegen die Justiz. Hier gibt's schon Freaks, aber auch normale Menschen, die kämpfen für den Sieg. S-A-C-H-S-E-N-R-A-P auf Dresden. Vom S zum Z, Z, Zeit mit zu. Ich schreibe Raps, der Rest bleibt Fuß. S-A-C-H-S-E-N-R-A-P aus Dresden. Vom R zum N, Rhyme-Man ist da. Ich schreibe Reime bis ins Grab. S-A-C-H-S-E-N-R-A-P auf Dresden. Vom S zum Z, Z, Zeit mit zu. Ich schreibe Raps, der Rest bleibt Fuß. S-A-C-H-S-E-N R.A.P. aus Dresden, vom R zum N, Rhyme-Man ist da. Ich schreibe Reime bis ins Grab. Digital.